Hallo und herzlich willkommen zur 10. und letzten Folge von Hoaxilla, zumindest vor der Sommerpause. Wie immer bei mir heute bei dieser Sendung ist meine Frau Partnerin Alexa. Hallo alle zusammen. Und Alexander ist am anderen Mikrofon. Ja, bevor wir zum eigentlichen Inhalt dieser Folge übergehen, möchten wir natürlich auch uns einen kleinen Moment Zeit nehmen, die Ereignisse des letzten Wochenendes einmal zu kommentieren. Alexa und ich waren ja unterwegs am letzten Wochenende und haben erst Samstag spät in der Nacht über Nachrichtensender dann erfahren von dem schrecklichen Unglück in Duisburg bei der Love Parade. Und wir wollen an dieser Stelle natürlich allen Betroffenen unser Mitgefühl aussprechen, all denjenigen, die noch verletzt sind oder sich von Verletzungen erholen, schleunige Besserung wünschen. Was uns bei dieser Thematik furchtbar aufregt, Alexa, das hat uns also fast die Hutschnur platzen lassen, war der Artikel der ehemaligen Nachrichtensprecherin Frau Herrmann, die sich ja geäußert hat im Internet. Ich möchte diese Äußerungen hier gar nicht wiederholen, so eine Mischung aus religiösem Blödsinn und weltverbesserndem Geschwätz mit so einem leichten Hauch von Rechtspopulismus. Ihr werdet das mit Sicherheit zum Teil mitbekommen haben, also so einer der Auszüge war letztendlich, vielleicht hat Gott diesem Sodom und Gomorra von Sex, Drogen und ungezügelten Lebenswildwuchs ein Ende geschaffen mit diesem Ereignis und zum Glück ist die Love Parade vorbei. Das war so einer der Grundinhalte ihres Textes. Mehr Plattform sollte man ihr eigentlich auch gar nicht geben. Genau. Das lohnt sich nicht, ja. Genau, und Alexa hat dann mal recherchiert und hat festgestellt, dass Frau Herrmann offensichtlich für einen Verlag arbeitet, dessen Namen wir hier auch nicht nennen wollen. Wir haben den Namen im Forum erwähnt, das reicht, mehr Promotion wollen wir nicht machen. Ja. Und wenn man sich aber diesen Verlag anschaut und schaut, was da für ein Programm vorherrscht, dann weiß man, aus welcher Ecke das kommt. Also ich war sehr überrascht, dass wir so einen Verlag in Deutschland haben, aber da geht es also von Kreationismus, sprich Darwins großer Irrtum endlich mal aufgelöst, über zu den gesamten Verschwörungstheorien, also alles, was man sich vorstellen kann. Schöne Texte zum Thema, was die Ärzte uns verschweigen. Und natürlich, wie sollte es anders sein, kann man sich doch auch Nahrungsergänzungsmittel bestellen bei diesem Verlag. Also schaut euch mal im Forum das an, wen es interessiert. Und wenn ihr mal ein Buch bei einem Bekannten, Freund oder sonst wo stehen seht, dann weist die mal darauf hin. Vorsicht. Aus was vom Verlag da stammt, das ist halt unsere Skeptiker-Aufgabe. Und wir erwähnen das mal, wir wollen das gar nicht weiter austreten, aber guckt mal ins Forum rein. Und dann, ja, kennt ihr den Verlag und könnt dann Leute vielleicht auch mal davor warnen, da nicht so ein Blödsinn zu glauben, der da geschrieben wird. Auch das ist, glaube ich, eine Aufgabe von uns Skeptikern. Ja. Versuchen wir mal, dieses etwas leidige Thema abzuschütteln und kommen wir noch zu einem Punkt, was ich versprochen hatte, was ich nochmal aufarbeiten wollte. Ganz kurz mache ich das aber nur, die Random Event Generators. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich das so ein bisschen kurz nur gefasst habe. Letztendlich funktionieren all diese Random Event Generators, die wir vor zwei Folgen erwähnt haben, in der Folge ESP, nach dem Prinzip, dass sie ein Geräusch, ein Rauschen erzeugen. Sie haben also einen Baustein, der ein Transistor, ein Field-Transistor, Feldtransistor, so nennen sie das, der ein Rauschgeräusch erzeugt und es wird dann die Frequenz ist festgelegt, in der dieses Rauschen stattfindet und dann werden da bestimmte Frequenzen abgeschnitten. Es wird dann nochmal gefiltert und am Ende kommt eben ein Wert raus, der entweder 0 oder 1 ist, je nachdem, welche Rauschfrequenz erschienen ist. Und die Grundannahme ist eben, dass dieses Rauschen, was dieser Transistor erzeugt, tatsächlich völlig zufällig ist. Und ich habe mich mal noch ein bisschen weiter umgetan. Es gibt eine Seite einer deutschen Universität, die sich damit beschäftigen, wo also gesagt wird, dass es statistisch gesehen das schon dem Anspruch an einen Zufall genügen würde, rein rechnerisch gesehen, aber es ist immer noch nichts mit tatsächlichen Zufällen zu tun hat. Und zum Zweiten noch ein wichtiger Punkt, also das wird ja immer wieder, ich habe dann also im Rahmen der Recherche, was die Random Event Generator anging, das immer wieder gelesen, immer diese Belege, dass also der 11. September vorhergesagt worden ist oder auch der große Tsunami, der da seinerzeit so viele Menschenleben gekostet hat. Und natürlich kann man immer, und es waren immer Aussagen, die mehrere Stunden vorher, also mehrere Stunden vorher hat dieses Global Consciousness Projekt einen Ausschlag geliefert und danach fand dann ein Ereignis statt. Und ich glaube, bei der Welt, die wir heute haben, mit so vielen Menschen, mit so vielen Naturereignissen, kann man immer wenige Stunden nach einem, so einem Ausschlag, der dann vielleicht zufällig ist, irgendein Ereignis finden und kann sagen, das ist der Grund, warum es vor 4 Stunden ausgeschlagen hat. Also auch das nochmal abschließend ein Hinweis. Ich werde im Forum nochmal zur Folge ESP verlinken, das Design dieser Random Event Generators, und wer dann wirklich physikalisches oder elektrotechnisches Interesse hat, kann sich das ja auch nochmal in Ruhe durchlesen. Wollte ich aber noch nachliefern und habe ich an dieser Stelle gemacht. Dann würde ich sagen, Alexa, gehen wir über zur Story der Woche, die dann letztendlich am Ende überleitet zum Thema der Woche. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Story der Woche, oder? Jawohl. Die Story der Woche. Ja, die Story der Woche handelt diesmal von einem jungen Pärchen, das einen Tauchurlaub verbringt und einen Tauchausflug macht, also mit dem Boot rausfährt, in einer großen Gruppe von Menschen dann tauchen geht. Und wenig später entdeckt man auf dem Boot, dass anscheinend falsch gezählt worden ist und die beiden noch draußen auf dem Wasser geblieben sind, also dort vergessen worden sind. Die beiden können dann noch eine Weile überleben in dem kalten Wasser und in dem von Haien verseuchten Gewässer. Aber letzten Endes werden beide verletzt und ertrinken vermutlich. Und außer einigen Ausrüstungsgegenständen oder Teilen der Ausrüstung wird von ihnen nichts mehr gefunden. Das heißt, die Leichen werden niemals geborgen. Das ist sehr spookig. Ja. Gut, wenn wir dann schon bei verschwundenen Leuten auf hoher See sind, dann schließt sich quasi das Thema der Woche direkt an. Und wir haben uns diese Woche das Thema Bermuda-Dreieck mal vorgenommen und wollen mal beleuchten, was an den vielen Sagen um das Bermuda-Dreieck dran ist. Und dann wollen wir doch damit mal anfangen. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, das Thema Bermuda-Dreieck, ein weites Feld letztendlich, und wir hatten aber mal Spaß dran zu schauen, was ist eigentlich an all den Mythen und Sagen um das Bermuda-Dreieck letztendlich dran, und haben da mal ein bisschen recherchiert. Vielleicht fangen wir mal mit der geografischen Lage des Bermuda-Dreiecks an, und zwar die eng gefasste geografische Lage. Da komme ich gleich auch noch zu, warum ich das so formuliere. Also grundsätzlich liegt das Bermuda-Dreieck im westlichen Atlantik, und normalerweise spricht man vom Bermuda-Dreieck, von einem Dreieck, das im Norden von den Bermuda-Inseln begrenzt wird. Im Westen wird Miami meist genommen in Florida, und im Süden ist es die Stadt San Juan auf der Insel Puerto Rico. Also das ist normalerweise die Begrenzung und geografische Lage des Bermuda-Dreiecks. Da werden wir vielleicht mal, ich gucke mal, ob ich da noch eine Grafik finde, die wir posten können im Forum, dass man das nochmal sich visualisieren kann. Der Begriff Bermuda-Dreieck ist von einem Autor namens Vincent Gaddis geprägt worden, der in einer Ausgabe aus dem Jahr 1964 aus dem Argosy Magazine diesen Begriff benutzt hat. Das Argosy Magazine ist ein, Pulp Magazine, also so ein mit erfundenen Geschichten gewesen, und dort hat er so eine halb gemischte und halb wahre Geschichte über das Bermuda-Dreieck geschrieben, und das war das erste Mal, dass der Begriff sich letztendlich so festgesetzt hat und erwähnt worden ist. Weltweit bekannt geworden ist der Begriff Bermuda-Dreieck dann durch das Buch von Charles Berlitz, was den deutschen Titel trägt, das Bermuda-Dreieck, Fenster zum Kosmos. Und das war ein weltweiter Millionen-Bestseller, dieses Buch, was Berlitz geschrieben hat. Und danach war nicht nur der Begriff Bermuda-Dreieck bekannt, sondern auch das, wofür das Bermuda-Dreieck steht. Ganz wichtig bei der geografischen Lage des Bermuda-Dreiecks ist noch zu erwähnen, dass die Definition, die wir jetzt gerade am Anfang gegeben haben, nicht unbedingt immer die ist, die genommen wird. Also es wird immer wieder variiert. Es gibt Varianten, wo das Bermuda-Dreieck dann bis nach Kuba hinauf geht. sodass also das Bermuda-Dreieck in seiner Größe um den Faktor 3 sich verändert. Und das ist natürlich bei einer Fläche dann ganz immens. Es gibt hier so eine englische Angabe, dass das Bermuda-Dreieck zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Quadratmeilen groß sein soll. Je nachdem, welcher Autor, welche Definition und welches Unglück man da unterbringen wollte. Alexa, das bekannteste Phänomen letztendlich beim Bermuda-Dreieck ist ja eigentlich dann gewesen der Flug 19. Ich weiß nicht, ob du da erstmal was zu sagen willst oder ob ich erstmal noch weitermachen soll, was den Flug 19 angeht. Ja, ich kann ja gerne ein, zwei Worte sagen dazu. Genau. Flug 19 war ein aus 5 Torpedobombern bestehender Übungsflug. Das waren Bomber des Typs TWF Avenger. Die US Navy hat diesen Trainingsflug am 5. Dezember 1945 gestartet und die Flugzeuge sind allesamt vor der Ostküste Floridas verschwunden. Mhm, genau. Es war natürlich Wasser auf die Mühlen. All jener, die vom Bermuda-Mythos sozusagen später gesprochen haben. Und ist bis heute noch der berühmteste Fall von verschwundenen Flugzeugen. Später war es dann auch noch so, dass ein Suchflugzeug, das also diese 5 Bomber auffinden sollte und retten sollte, auch noch verschwunden ist. Und das war schon wirklich in der US-Militärgeschichte ein großer Unfall, der da stattgefunden hat. Genau, Berlitz hat in seinem Buch dann auch gerade diesen Vorfall sehr ausgiebig geschildert. Er hat das sehr populärwissenschaftlich gemacht und er hat auch einige Grundannahmen zu den beteiligten Personen und Ereignissen so ein bisschen angepasst. Also der Kommandant des Fluges, der Leiter des Fluges, der Ausbilder war Lieutenant Charles C. Taylor und Charles Berlitz hat ihn dann in seinem Buch als erfahrenen Kampfpiloten dargestellt, der also schon viele Einsätze geflogen hat und irgendwann hat er dann, sah das Wasser komisch aus in diesem Buch von Berlitz und beide Kompasse, die er an Bord hatte, haben nicht gearbeitet und sehr mysteriös und es hätte kein Überbleibsel der Flugzeuge gegeben. Wir werden gleich die Chronologie des Flug 19 noch ein bisschen aufschlüsseln. Interessanterweise ist es dann eben so, dass andere Autoren, die über diesen Charles Taylor recherchiert haben, zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Es gibt auch Aussagen darüber, dass er ein sehr risikobereiter und unverantwortlicher Pilot war. Der ist vorher offensichtlich schon zweimal im Pazifik, hat er sich verflogen sozusagen, hatte keinen Sprit mehr an Bord und musste also auf dem Wasser notlanden und wurde da jeweils zweimal gerettet. Und es scheint also auch, dass er ein Plotting Board, so heißt das im Englischen, also da, wo man den Kurs dann drauf verzeichnet, wie lange man wie weit in welche Richtung fliegt, um anhand dessen auch nachzuverfolgen, wo man sich befindet. Damals gab es ja noch kein GPS. Und dass er das offensichtlich ganz oft nicht dabei gehabt hat und vermutlich auch bei dem Flug 19 nicht dabei hatte. Also so sieht man schon, dass die Wahrheit so in gewissen Teilen so ein bisschen angepasst worden ist von Berlitz, um die Dinge so ein bisschen, reißerischer vielleicht zu gestalten und spannender zu gestalten. Nicht umsonst, wenn ich das kurz einwerfen darf, hat Erich von Däniken Charles Berlitz so ein bisschen zum Vorbild. Das merkt man dann hinterher in den Büchern auch von Erich von Däniken. Ja. Also dieses populärwissenschaftlich reißerische kommt da schon durch. Genau, und das Problem war also seinerzeit, dass Taylor offensichtlich geglaubt hat, er ist über den Florida Keys und war da aber überhaupt gar nicht, sondern war schon viel weiter östlich über dem Atlantik und hat sich dann aufgrund dieses Navigationsirrtums dazu verleiten lassen, immer weiter aufs Meer hinaus zu fliegen und anstatt sozusagen auf Florida zurückzufliegen, obwohl dann auch die anderen Piloten, die in den anderen Maschinen waren, die er ausbilden sollte, ihn mehrfach darauf hingewiesen haben, doch vielleicht den Kurs zu wechseln, hat er dann auf seiner Meinung beharrt, dass sie über den Florida Keys sein müssten und wenn sie also in der Richtung, die er plant, weiterfliegen würden, dann einfach auch auf Florida treffen müssten. Allerdings war er der Annahme, er sei südwestlich von Florida und war aber in Wirklichkeit schon viel weiter östlich von Florida. Und einer der Gründe, warum man vielleicht die Flugzeuge nicht gefunden hat, ist die Vermutung, dass die Flugzeuge hinterher dann über den Kontinentalplatte hinaus in den Atlantik gestürzt sind und dann geht es mehrere Kilometer nach unten und dann kann man solche Flugzeuge auch nicht mehr finden. Das Wasser ist eiskalt gewesen, also sie hatten auch keine Chance, aus einem gewasserten Flugzeug auszusteigen und sozusagen sich schwimmen zu retten. Dafür war das Wasser zu kalt im Atlantik und die an den Außenseiten der Flugzeuge angebrachten Rettungsflöße, die Wörlitz ja auch thematisiert, dass man die ja auch hätte benutzen können, waren gerade bei den Maschinen von TBF Avenger sehr häufig defekt und ließen sich gar nicht aufblasen und das Gummi war brüchig. Also letztendlich war es ein Flugunfall, der offensichtlich einem Irrtum des Lieutenants zu Schulden stand, der dann natürlich dramatisch war, weil die Piloten alle gestorben sind, aber letztendlich bei weitem nichts damit zu tun hatte, dass irgendwelche außerirdischen Kristalle, die unten im Meer liegen, die von Atlantis noch über sind, den Kompass beeinflussen, denn das ist auch eine der Thesen von Wörlitz, die werden wir nachher nochmal aufdröseln. Was den Flug 19 angeht, gibt es eine ganz gute BBC-Doku, die bei uns mal auf Phoenix lief und die kann man sich bei YouTube auch anschauen, da werden wir mal im Forum das mal verlinken und dann könnt ihr euch das auch nochmal in der Länge anschauen. Also jetzt diese Chronologie des Fluges ganz ausführlich hier darzustellen, würde, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen sprengen. Alex, dann wolltest du, glaube ich, so ein bisschen was darüber berichten. Ein weiteres Phänomen, was dem Bermuda-Dreieck ja immer nachgesagt wird, ist das Erscheinen von Geisterschiffen. Ich glaube, da wolltest du ein paar Sachen zu sagen. Ja, gerne. Vielleicht vorher noch ein, zwei Worte über die übernatürlichen Phänomene, die im Bermuda-Dreieck vermutet werden. Da ist zum einen ganz häufig die Insel Atlantis, die da in diesen Sagen und Gerüchten auftaucht. Atlantis soll ja eben an dieser Stelle, also in diesem Gebiet auch zu finden sein, dort untergegangen sein, einigen Theorien nach. Und es sollen Kraftfelder existieren, da ja die Insel Atlantis auch eine gefährliche Technologie beherbergte. Kraftfelder sein, die heute noch die Navigation in diesen Gewässern beeinflussen, negativ beeinflussen in dem Fall und dadurch verschwinden eben Schiffe und Flugzeuge. Dann gibt es Überlegungen, dass Außerirdische dort eine Art Basis haben oder von dort aus eben agieren und dann eben auch für das Verschwinden von diesen Flugzeugen und Schiffen verantwortlich sind. Es geht aber auch so weit, dass man da von Dimensionstoren spricht oder Zeittoren, dass also diese Schiffe verschwinden und in einer anderen Zeit wieder auftauchen. Also da gibt es mannigfaltige Erklärungen und das ist ein wunderbarer Nährboden für alle, die an Übernatürliches glauben. Vielleicht ein ganz kurzer Erklärungsversuch, warum man eben da so ein geheimnisvolles Gebiet überhaupt, warum das überhaupt so populär werden konnte. Die Geschichten gehen schon sehr weit zurück. Angeblich soll schon Kolumbus eben an dieser Stelle merkwürdige Phänomene beobachtet haben. Und ich finde, da spiegelt sich schön wieder, was zumindest für die Seefahrt immer gilt. Also man ist dem Meer ausgeliefert, man ist der Natur ausgeliefert. Man braucht Instrumente, um navigieren zu können, um sich orientieren zu können. Wenn die versagen, dann ist man sozusagen auf sich alleine gestellt und der Mensch hat große Schwierigkeiten, eben an seinem Zielort anzukommen. Weiterhin nimmt man eventuell auch ganz natürliche Phänomene, die dort zu beobachten sind, ganz anders wahr, weil man in einem Zustand der erhöhten Wachsamkeit ist, wenn man auf der See navigiert. Und man ist im Prinzip vielleicht auch empfänglicher für solche Phänomene und deutet sie anders, als man das unter anderen Umständen, die weniger stressbelastet sind, tun würde. Ja, du hast vorhin angesprochen das Thema Geisterschiffe. Also solche Geisterschiffe werden auch öfter mit dem Bermuda-Dreieck in Zusammenhang gebracht. Die Rezeptionsgeschichte, besonders Film und Fernsehen sozusagen, bringt diese beiden Phänomene öfter in Einklang. Es sollen eben dort Schiffe gefunden worden sein, die seit Jahren oder Jahrzehnten vermisst waren. Plötzlich sind sie wieder da. An Bord befinden sich alle Instrumente noch in Normalzustand sozusagen. Das Essen steht auf dem Tisch quasi. Die Räume sehen aus, als wären sie gerade erst verlassen worden. Das Ganze gibt natürlich noch eine gewisse Würze zu diesen Geschichten. Geisterschiffe sind ein Phänomen, das sich zumindest heute gut erklären lässt. Heute handelt es sich oft bei Fällen, in denen Schiffe gefunden werden, die als vermisst gehalten, um Versicherungsbetrug oder moderne Piraterie, also dass eben Schiffe gekapert werden, die Mannschaft wird umgebracht, das Schiff wird umlackiert, umbenannt und umgebaut und findet sich dann Jahre später in ganz anderen Häfen wieder. Wenn man in der Geschichte weiter zurückgeht, dann kann man natürlich auch Erklärungen finden, wie dass die Mannschaft eines Seglers zum Beispiel dem Skorbut zum Opfer gefallen ist und deswegen das Schiff sozusagen ohne Mannschaft weitergetrieben worden ist. Es gibt aber auch Fälle, wo Schiffe gesunken sind, danach ist der Rumpf aufgebrochen, der Ballast verschwunden und das Schiff ist wieder aufgetrieben worden. Also das gibt es durchaus häufig. Eins der berühmtesten Geisterschiffe ist die Mary Celeste, die im Jahr 1872 ohne Besatzung zwischen den Azoren und Portugal gefunden worden ist. Das ist ein solches Phänomen und das ist natürlich etwas, was unheimlich anmutet und was auch die Fantasie der Menschen anregt, bis heute. Genau, aber das Schiff ist eben vor Portugal aufgetaucht, was ja ein bisschen weiter weg ist vom Bermuda-Dreieck. Das ist ja auch ganz spannend, dass dann das sofort mit dem Bermuda-Dreieck assoziiert worden ist, obwohl das Schiff ja in der Nähe von Portugal aufgetaucht ist. Ja, das passt gut zusammen. Mhm. Ein weiteres Schiff, was auch immer angeführt wird, wenn es um den Bermuda-Dreieck-Mythos geht, dann ist die Marine Sulphur Queen. Ja. Ein Schiff, was flüssigen Schwefel transportieren sollte. Und dieses Schiff und das Schiffsmodell war dafür bekannt, dass häufiger der Rumpf aufgebrochen ist oder der Rumpf in der Mitte durchgebrochen ist. Und das Schiff wird wahrscheinlich, da hat es häufiger schon Brände an Bord gegeben. Und das Schiff wird entweder in einem Feuer zum Opfer gefallen sein oder dann auch tatsächlich der Rumpf in der Mitte durchgebrochen sein und gesunken sein. Und dann wird immer so schön gesagt, es gab aber auch gar keinen Funkkontakt. Es wurde kein SOS-Signal abgestickt. Oder etwas in der Richtung. Und man darf einfach nicht vergessen, das Schiff verschwand 1963, dass da die drahtlose Kommunikation noch gar nicht so ausgereift war, wie das heute der Fall ist. Also da waren noch nicht tausende von Satelliten um die Erde herum stationiert, die die Kommunikation sichergestellt haben. Sondern wenn ein Sturm war oder irgendwas ein anderes Ereignis oder mal die Batterie kaputt gegangen ist an so einem Schiff, dann waren die auch nicht in der Lage, ein SOS-Signal abzusetzen. Also auch das immer wieder eine Sache, die vergessen wird, wenn gesagt wird, oh, und die haben keinen SOS gefunkt oder so. Das war gar nicht so einfach, immer ein SOS zu funken zu der damaligen Zeit. Ja, Alexa hat gerade schon so einige, esoterische Erklärungsversuche für die Ereignisse im Bermuda-Dreieck geliefert. Natürlich gibt es da auch durchaus logische Erklärungen. Also es gibt zum Beispiel ein Vorkommnis, was sicherlich erklären kann, warum Schiffe sinken. Und zwar so ein sogenannter Blowout von Methanhydrid. Also Methanhydrid gibt es mit Sicherheit am Meeresboden und das ist dann so, wenn sich das Druckverhältnis ändert, entweicht dieses Gas Methanhydrid und treibt nach oben. Und wenn ein Schiff natürlich in dem Moment über so eine Blase von Methanhydrid fährt, wo das Gas aus dem Wasser austritt, dann verändert sich dort die Tragfähigkeit des Wassers und dann kann ein Schiff sinken. Also das ist eine Sache, die vielleicht für einen Schiffsuntergang es hat mal eine Bohrplattform gegeben, nicht im Bermuda-Dreieck, aber wo tatsächlich mal so ein Gasvorkommen hochgegangen ist und dann hat so eine Bohrinsel ihren Auftrieb verloren und tatsächlich dann auch gesunken. Also das ist durchaus eine Sache, eine realistische Erklärung. Und was mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt ist, das ist die Witterung. Es ist in der Tat so, dass im Bermuda-Gebiet häufig Stürme herrschen und zwar auch sogenannte Microbursts. Also das heißt überraschende Stürme, kleine Stürme, die unter Umständen auch im Minutenbereich nur andauern, aber sehr heftig sein können. Und wenn die natürlich gerade so ein Schiff treffen oder ein Flugzeug treffen, dann kann auch das der Grund dafür sein, warum ein Schiff sinkt oder ein Flugzeug abstürzt. Das ist mit Sicherheit auch eine Erklärungsmöglichkeit. Und bei vielen Sachen war es einfach auch eine Fehlinterpretation der vorhandenen Daten. Also die Daten wurden dann so dementsprechend angepasst oder in die Richtung gedrängt. Ich hatte das vorhin schon mit Burlitz so ein bisschen erklärt, dass es dann dazu passte, dass es mysteriös war. Und jemand, der die vielen, vielen Ereignisse um das Bermuda-Dreieck letztendlich schon vor vielen Jahren aufgeklärt hat, war Lawrence Cushy oder Kusche. Oder Kusch, wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, The Bermuda Triangle Mystery Solved. Und das war ein Jahr, nachdem Charles Burlitz sein Buch geschrieben hat. Und da hat er eben schon aufgedeutet, all das, was Alex und ich gerade auch schon geschildert haben, plus eben die Tatsache, dass statistisch gesehen im Bermuda-Dreieck nicht mehr Flugzeuge oder Schiffe verschwinden, als das weltweit auf den Ozeanen passiert. Denn das ist immer noch so. Es gibt natürlich, wie gesagt, zum Teil durch Piraten, aber auch einfach durch natürliche Ereignisse weltweit immer wieder Schiffe oder Flugzeuge, die abstürzen. Und das Bermuda-Dreieck ist einfach nur durch dieses Buch von Berlitz und diesen tollen Begriff Bermuda-Triangle so berühmt geworden, hat dann so eine Signifikanz bekommen, dass man dazu übergegangen ist, zu viele dieser Ereignisse auf außergewöhnliche Dinge zurückzuführen. Also, was nehmen wir mit aus diesen Schilderungen? Das Bermuda-Dreieck ist gar nicht mysteriös. Es macht zwar Spaß, sich das durchzulesen, aber ähnlich wie beim außerirdischen Leben kann man letztendlich festhalten, außer Spesen nichts gewesen. Und die vielen Ereignisse sind nicht unbedingt mysteriös, sondern alle gut zu erklären oder bewegen sich dann im Rahmen der statistischen Normalität. Eigentlich schade. Eigentlich schade, aber so ist das nun mal. Ja, dann würde ich sagen, Alexa, kommen wir jetzt mal zur Auflösung der Story der Woche. Ja. Die Auflösung. Ja, Alexa, dann schilder uns doch mal, ob die tragische Geschichte, die du uns eben erzählt hast von dem Pärchen, eine moderne Sage oder doch eine wahre Geschichte ist. Ja, leider kann man in diesem Fall sagen, das ist eine wahre Geschichte oder eine Geschichte, die zumindest auf wahren Tatsachen beruht. Ich habe euch zwar vorhin im Prinzip den Plot eines Thrillers erzählt, der 2003 erschienen ist, nämlich der Thriller Open Water. Allerdings beruht dieser Film auf Tatsachen, und zwar auf einem Tauchunfall des Ehepaars Thomas und Eileen Haynes Lonergan, die tatsächlich 1998 Scuba Diving waren, nämlich vor dem Great Barrier Reef, und ja, tatsächlich vergessen wurden im offenen Wasser und dann auch tatsächlich umgekommen sind, beziehungsweise man hat außer Ausrüstungsteilen ihre Leichen nicht gefunden. Und sind eben nie wieder aufgetaucht. Also ganz tragische Geschichte. Hinterher sind die beiden noch, was ich ziemlich makaber finde, ich weiß auch nicht, wie viel da wirklich dran ist, in Verdacht geraten, dass sie nur ihr Verschwinden sozusagen fingiert hätten oder dass sie Selbstmord begangen hätten. Also das sind so Gerüchte, die nach dem Unfall dann durch die Medien geisterten. Ich kann natürlich nicht beurteilen, was da dran ist. Ja, als wer eben gedacht hat, das kenne ich doch, Alexa Schiller, die Geschichte aus dem Film, hat natürlich recht gehabt, aber in der Tat scheint das auf wahren Tatsachen letztendlich zu fußen, diese Geschichte. Dramatisch. Einer der Gründe, warum. Und wichtig ist noch, dass nach diesem Unfall tatsächlich wohl das Prozedere nach Tauchgängen sozusagen nochmal verschärft worden ist. Das heißt, es wird nochmal genauer durchgezählt oder strenger durchgezählt, ob auch alle wieder an Bord sind nach solchen Ausflügen, als das unter Umständen vorher der Fall gewesen ist. Das ist ja zumindest eine positive Konsequenz dann gehabt, ja. Dieses Ereignis. Ja, wir kommen zum Ende dieser Folge und es gibt noch so einige Sachen, die wir jetzt natürlich über Wochen, haben wir euch ja schon heiß gemacht und immer Andeutungen gemacht, was passieren wird in unserer Sommerpause. Wir wollen das jetzt wirklich mal ausdefinieren und wollen sagen, was wir uns alles ausgedacht haben. Zunächst mal ist es so, dass wir tatsächlich jetzt zunächst mal 3 Wochen keine neue Folge von Huxella produzieren werden. Alexa und ich sind zwar noch ein paar Tage sozusagen hier vor Ort, werden dann aber auch das Land verlassen. Wohin werden wir natürlich nicht verraten. Und sind dann einfach nicht in der Lage, zum einen Huxella zu produzieren und zum anderen so ganz aktiv am Forengeschehen teilzunehmen. Wir hoffen, dass wir zwischendrin mal immer wieder die Möglichkeit haben, ans Internet ranzukommen, sodass wir dann auch mal ins Forum reinschauen können. Aber das ist tatsächlich so, dass die nächste Folge von Huxella erst am 29. August erscheinen wird, wieder regulär. Damit die Zeit aber nicht ganz so lang wird, was sie wahrscheinlich doch werden wird, aber wir können es ja auch nicht ändern, haben wir uns ein paar Sachen ausgedacht. Zum einen ist es so, dass ihr ab spätestens Montag, wahrscheinlich ab Sonntagabend werde ich das einstellen, aber spätestens ab Montag wird das dann klappen, in der Zeit unseres Urlaubs im Forum darüber abstimmen könnt, welchen Inhalt die Folge am 5. September haben wird. Wir wollen ein in Anführungsstrichen Monster aus der Kryptozoologie behandeln und haben uns da so ein paar Monster ausgedacht. Und ihr könnt abstimmen und seid in der Lage abzustimmen, welches Monster aus der Kryptozoologie wir behandeln sollen. Wir werden zur Auswahl stellen, das sage ich jetzt schon mal, den Bigfoot, den Chupacabra, den Kraken, also die Riesenkrake, den Mothman, Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness, oder den Yeti. Ihr könnt diese Umfrage finden dann im Bereich Hoaxilla News. Das ist eine Umfrage, ihr müsst nicht registriert sein, sondern ihr könnt dann einfach draufklicken und abstimmen. Und wir hoffen, dass ihr das auch zahlreich machen werdet, denn ihr habt wirklich tatsächlich die Chance, damit festzulegen, womit Alexa und ich uns demnächst beschäftigen werden. Des Weiteren haben wir aus den vergangenen 10 Folgen die schönsten Pannen uns mal rausgeschnitten und aufgehoben und haben ein sogenanntes Blooper oder Gag Reel produziert mit einer Musik im Hintergrund. Auch das wird heute im Laufe des Sonntags noch hochgeladen werden und dann im Feed dabei sein, sodass ihr dann also unser Sommer Blooper Special haben werdet und euch das anhören werdet. Ein ganz schmissiger Song von einem japanischen Komponisten, der das Ganze als Common License Musik zur Verfügung gestellt hat und man durfte das auch remixen und das haben wir dann auch so ein bisschen getan hier im Hoaxilla Studio und haben so ein paar Gags eingebaut. Das könnt ihr euch mal anhören und als drittes, also wird das Blooper Reel wird also dann auch auf unserer Homepage, da wird es auch einen neuen Bereich geben, nämlich einen Bereich, der sich Specials nennen wird und in den Specials Bereich werde ich dann auch noch hochladen den ursprünglichen Song, aus dem der Jingle zum Thema der Woche geworden ist. Das ist ein ganz altes Lied von mir, was den Titel No Way Out trägt. Und wer das dann mal hören will als Song in Gänze, kann sich das auch runterladen. Das werden wir aber nicht in den Feed mit reinpacken, sondern das könnt ihr euch dann so runterladen. Also wir haben uns ein paar Gimmicks ausgedacht, um die Sommerpause so ein bisschen angenehm und nicht ganz so langweilig für euch zu gestalten und hoffen, dass das erstmal für euch in Ordnung geht. Wir haben gestern, das will ich noch erwähnen, mit großer Freude unseren 500. Besucher auf der Homepage laut Counter gehabt. Das finden wir ganz großartig, dass sich das wirklich so entwickelt. Und all diejenigen, die schon mit uns im Forum kommunizieren und sich mit uns unterhalten und austauschen, sagen wir auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Es macht richtig Spaß, mit euch im Forum zu kommunizieren. Und wir hoffen, dass ihr alle schöne Sommertage jetzt zunächst mal haben werdet, dass ihr uns ein bisschen vermissen werdet und hoffen, dass wir uns alle gemeinsam am 29. August wiederhören werden. Und dann werden wir auch bekannt geben am 29. August, was dann eure Abstimmung ergeben hat und was wir am 5. September behandeln werden. Und als letzte kleine Randnotiz, wer es mitbekommen hat, vorgestern hat es zwischenzeitlich den Forum Style so ein bisschen durcheinander gehauen. Da war es dann plötzlich nicht mehr schwarz und ominös, sondern blau und Standard-Style des Forums. Das lag daran, dass der Hoaxmaster am Hintergrund rumgefummelt hat. Es soll einen Flash-Banner geben, was nochmal auf unsere Sommerpause hinweist. Und das hatte ich mal probehalber eingebaut und habe das dann wieder gelöscht und habe dabei ein bisschen viel gelöscht. Und dann war irgendwie der Forum-Style verhagelt. Also all diejenigen, die sich gewundert haben, was da im Forum passiert. Ab heute Abend seht ihr dann das Flash-Banner, was ursprünglich geplant war, was da rein soll. Und das Forum bleibt zunächst mal so, wie es ist. Ja, wir wünschen euch allen eine schöne Sommerpause, schöne Sommerferien, genau, wenn ihr sie denn habt. Wer arbeiten muss, lasst euch die Zeit nicht so lang werden und verbleiben, wie immer, mit dem Motto, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss, bis bald. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gwp.org, urbanlegendsabout.com, slomps.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brehmich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.